Who made this beat? Chronic made the beat. Hustens auf Dread. Ich lauf durch die City, Bitches sagen Te Amo. Denn mein Gürtel ist von Ferragamo. Ich lauf durch die City, Bitches sagen Te Amo. Denn mein Gürtel ist von Ferragamo. Ich lauf durch die City, Bitches sagen Te Amo. Denn mein Gürtel ist von Ferragamo. Ich lauf durch die City, Bitches sagen Te Amo. Denn mein Gürtel ist von Ferragamo. Ich sende Pretty durch die City, Homeboy, ich bin sick und silly. Packe Weed von Berlin nach Philly, alle die Mali und Ghetto Millie. Dein Family ist no, ich no. Ich bin dope, weil meine Kette upload. Guck, wie die Nutte ihren Rap schaut. Ich bin im Fuck-Mode, fick Deutschrap auseinander. Die Bitch zeigt ihren Tanga, dein ist grün wie Salamander. Casablanca, Costa Rica, ATL, Santa Monica. Ich kauf mir da Luxusvillen. Du hast Cash mit deinem Vermieter. Dunkles Pizza, Chicken Wings, Burger King, Reefer Held. Ich bin der Boy, der Reefer Sale mit dem Ferragamo Belt. Ich geb keinen Fick auf Öko-Läden, so wie immer grün. Das Weed im Blatt ist immer grün. Die Diamonds an den Finger grün. Ich trag mal viel von Gucci, Porre oder Pura Band. Ich komm im Leica an, Splash, Girls mit Annika an. Interviews, Fernsehshows, Hausverkaufte Venues, G-U-D-G, der Shit ist hart wie Jalapenos. Ich lauf durch die City, Bitches sagen Te Amo. Denn mein Gürtel ist von Ferragamo. Ich lauf durch die City, Bitches sagen Te Amo. Denn mein Gürtel ist von Ferragamo. Ich lauf durch die City, Bitches sagen Te Amo. Denn mein Gürtel ist von Ferragamo. Ich lauf durch die City, Bitches sagen Te Amo. Denn mein Gürtel ist von Ferragamo. Ich brauche Money, deshalb zähl ich diese Drugs. Sind im Backstage, zeigen Shots. Und wir hitten diese Blocks. Brauchen keine Blocks. Dann wette alles, was ich will. Kaute Bills, bin Schatz. Wie der Gegner von Meek Mills. Pop mir Pilz, du siehst Pilz. Das ist wack. Ich smoke Crack. Hab ein Bentley Whip in Black. Und ich whippe weiter Pack Swag. Im Corner mit den Hood Snacks. Kokain im Parex. Ich get the Fly Cash. Show den Sweets im Hyatt. Ihn im Kaberscheid, dein Gürtel ist ein Prada-Fake. Guck, was ich mir vom Prada take. Bin hart wie dieser Harabay. Es ist late in der Nacht, doch ich bin still Audi. Mach Drive-Bys aus dem Audi, spende Money wie ein Saudi. Und ich scheiß auf Kleingeld. Ich will nur die Bills in lila. Und ich hab mehr Dicks als diese Bitch, die La Tequila. Gas sind geladen. Bist du das jetzt blasen? Das Weed ist green wie Rasen. Ich hab 100.000 Euro Vasen. Ich lauf durch die City, Bitches sagen Te Amo. Denn mein Gürtel ist von Ferragamo. Ich lauf durch die City, Bitches sagen Te Amo. Denn mein Gürtel ist von Ferragamo. Ich lauf durch die City, Bitches sagen Te Amo. Denn mein Gürtel ist von Ferragamo. Ich lauf durch die City, Bitches sagen Te Amo. Denn mein Gürtel ist von Ferragamo.